Tautoko Podcast Nummer 6 vom 22. September 2005. Hallo, liebe Zuhörer. Neben meinem Diplom-Podcast wird es auch mal wieder Zeit, euch über den Rest meines Lebens zu erzählen. Das will heißen, dass dieser Podcast wahrscheinlich besonders interessant ist für die Leute in Darmstadt, die mich ja hoffentlich wenigstens ein bisschen vermissen. Naja, wahrscheinlich eher wenig. Wahrscheinlich geht da jetzt voll die Party. Ist immer so, wenn man irgendwo weggegangen ist, wird's da plötzlich voll cool. Trotzdem will ich euch ein bisschen was erzählen, was bei mir gerade so läuft. Das ist ein bisschen leichter, als ewig lange Blog-Einträge zu schreiben. Und außerdem bekommt ihr meine schöne Stimme zu hören. Ich bin jetzt ungefähr 6 Wochen in Karlsruhe und ich habe mich richtig gut eingelebt. Ich bin in eine sehr coole WG gezogen, was auch besonders in den Räumen liegt, weil die WG, in der ich in Darmstadt gewohnt habe, war natürlich super geil von den Leuten her. Grüße an Sam und Beanie. Aber sie war halt unglaublich klein, alt und verwinkelt. Vielleicht mal als Erklärung, mein altes Bad in Darmstadt hat ungefähr 1 Quadratmeter gehabt. Das neue Bad hier in meiner WG in Karlsruhe hat ungefähr das 5-6-fache inklusive Tageslicht und Badewanne. Das gleiche gilt für die Küche. In Darmstadt war die Küche voll, wenn man zu zweit drin stand. Was immer bedeutete, dass man leicht schräg stand, weil man an der Dachschräge war. Hier in Karlsruhe passen wesentlich mehr Leute da rein. Und hier habe ich auch wieder gemerkt, wie geil es ist, eine Küche zu haben, so als zentralen Anlaufpunkt für eine ganze WG, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man zusammen isst. Das ist eine richtig coole Sache. Ansonsten von den Mitbewohnern her ist es gerade ein bisschen schwierig zu sagen. Ich muss jeden Morgen checken, wen ich gerade eigentlich als Mitbewohner habe, weil hier gerade ganz viel Bewegung drin ist. Die eine Mitbewohnerin ist für einen Monat in Thailand auf Urlaub. Währenddessen wohnt gerade jemand anders darin. Einer ist jetzt für 2 Wochen in Holland in Urlaub. Währenddessen wohnt ein Freund von ihm drin. Eine ist vor 2 Wochen oder sowas ausgezogen. Da wohnt gerade ein Praktikant von Kubik drin für die nächsten 2 Wochen. Anfang Oktober geht noch ein Mitbewohner. Dafür zieht dann dort ein anderes Mädel ein. Also ist gerade ganz viel Bewegung drin. Deswegen kann ich noch gar nicht sagen, ob es cool ist mit Mitbewohnern oder so. Im Moment genieße ich es voll. Ist cool, so viele Leute kennenzulernen, viel Action in der Wohnung zu haben. Ist total cool. Wir haben gerade eine junge Mutter mit ihrer Tochter hier, ihrer 3-jährigen Tochter, die gerade ein Zimmer in Karlsruhe suchen oder eine Wohnung in Karlsruhe suchen. Und hey, die Kleine ist der Sonnenschein. Das ist total cool. Das war was ganz anderes, in so einer Studenten-WG ein 3-jähriges Mädel drin zu haben, was die ganze Bude auf Trab hält. Und da wir gerade vor allem Jungs in der WG sind, hat sie die ganze WG im Griff, weil wir ihr natürlich total zu Füßen liegen. Und sie das schamlos ausnutzt, dass sie nur mal laut lachen braucht und wir ihr alles machen. Ist total cool, macht echt Spaß. Versuche ich gerade echt meine Zeit ins Diplom zu investieren und zu gucken, dass ich das irgendwie gebacken bekomme. Ist relativ schwer, weil es hier einfach 1000 Möglichkeiten gibt, andere richtig coole Projekte zu machen. Und wie ihr vielleicht schon meinen Blog gelesen habt, muss ich gerade sehr stark lernen, Nein zu sagen. Das habe ich übers Wochenende, Anfang der Woche relativ viel gemacht, habe mich auf vielen Sachen gesagt, okay Leute, ich kann gerade nicht da mitmachen, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Und es lohnt sich echt, weil ich gerade dann dafür viel mehr Zeit habe, auch den Kopf frei habe für das Diplom und aber auch die Zeit habe, um Zeit mit den Leuten von Kubik zu verbringen, weil das ist gerade total cool. Und Ja, ich genieße es voll. Ich habe echt schon, auch wenn es eigentlich erst eine kurze Zeit ist, wo ich hier bin, schon ein paar richtig gute, dicke Freunde gefunden, mit denen ich viel rede, mich viel austausche, viel Zeit verbringe. Und das tut mir total gut. Gerade auch als ein Ausgleich zu der sehr kopflastigen Arbeit am Diplom, Leute zu haben, mit denen man einfach Zeit verbringen kann und wo es ja, wo die Atmosphäre total wohltuend ist. Das genieße ich echt. Und das sind auch so im Moment so die Hauptpunkte, mit denen ich mich beschäftige. Was Kubik angeht, ist auch sehr cool. Ich habe ja immer gesagt, Kubik ist eine Gemeinde, die versucht, ihren Alltag zu teilen. Und ich erlebe das gerade. Also so eine Woche bei Kubik kann so aussehen, dass montagabends Wortsport ist. Das ist so richtig Hardcore, Oldschool Bibelstunde. Wir nehmen uns ein Thema, wir suchen uns eine Stelle dazu und dann gucken wir, was da drin steht, versuchen da die Essenz rauszuholen, vergleichen verschiedene Versionen und sowas. Es macht richtig Spaß mit verschiedenen Leuten, die auch ein unterschiedliches Level an Vorwissen haben. Ja, es gibt die Theologie-Studenten, genauso wie die Leute, die irgendwie frisch dabei sind. Und das ist echt eine bereichernde Sache. Macht echt mal Spaß, wieder so die Bibel zu durchwühlen. Dienstag ist abends einfach nur das Café offen. Und ich finde bei Kubik, dass diese Möglichkeit, einfach ins Café zu gehen und Zeit mit Leuten zu verbringen, ist für mich fast so wichtig wie der Gottesdienst. Weil ich habe schon total coole Zeiten, so irgendwie abends um kurz vor 12 an der Theke vom Kopik-Café mit Leuten unterhalten, über alles Mögliche, die lustigsten Ideen gehabt, aber auch die tiefsten Gespräche gehabt. Und gerade was Beziehungen angeht, sind diese Abende, die immer Dienstag und Donnerstag im Moment sind, wo einfach nur das Café offen hat, ja, total wichtig. Mittwochmorgen machen wir seit 2 Wochen immer um 8 kontemplatives Gebet. Das ist für viele von uns oder die Leute, die überhaupt kommen, sind im Moment nur ein relativ kleiner Kreis, eine ganz neue Erfahrung, nämlich mal Gott in Meditation zu begegnen. Ja, wir probieren dann noch voll viel rum, gucken, in welche Richtung es geht. Versuchen einfach einen neuen Zugang zu Gott zu bekommen. Und es ist ein total cooles Ding, in den Tag zu starten, damit sich 100% auf Gott auszurichten und völlig wegzugehen von dem, was in meinem Kopf rumschwirrt. Genau, Donnerstagabend ist dann wie gesagt noch wieder das Café offen und alle 2 Wochen ist Donnerstagabend der politische Stammtisch. Das ist auch eine Sache, die gerade im Moment natürlich extrem viel Spaß macht, weil man die Politik doch so einiges hergibt, worüber man diskutieren kann. Freitagabends ist dann der ganz normale Gottesdienst und jetzt, wo ich auch unter der Woche mit Kubik lebe, merke ich erst, wie wichtig es ist, diesen Gottesdienst im Zusammenhang der ganzen Woche zu sehen. Weil für sich allein merkt man schon, dass vielleicht was fehlt, aber als ganzes Paket, als Wochenpaket, ist es eine richtig coole Sache. Da ist echt immer wieder faszinierend, mit wie viel Kreativität die Leute, die den Gottesdienst vorbereiten, dran gehen, auf was für Ideen die kommen. Ich meine, ihr könnt es ja beim Pfaffe im Blog immer lesen. Das ist schon richtig cool und das spricht mich total an. Wir hatten neulich einen Gottesdienst gemacht, wo es Abendmahl gab. Und ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesem Ritus Abendmahl, ja, weil ich bisher immer sehr stark versymbolisiert und als starkes Ritual empfunden habe, bei dem ich mich immer sehr unwohl gefühlt habe. Aber bei dem Abendmahl war das ganz anders. Da habe ich seit langem mal wieder so richtig stark gespürt, dieses Ding vom Abendmahl, Teil von der Gemeinschaft zu sein, Teil von der Gemeinde zu sein und gemeinsam diese Einheit und das, was Jesus für uns getan hat, zu feiern. Das war richtig cool. Genau, Samstag ist dann meistens nichts bei Kubik und Sonntags ist eins der absoluten Highlights, nämlich der Brunch. Ab 11, meistens bis 15, 16 Uhr sitzen wir zusammen und ja, brunchen richtig gut und ja, reden über Gott und die Welt. Ist auch wieder so ein ganz krasses Beziehungsding. Meistens läuft es dann so, dass noch irgendwas, was weiß ich, ein paar Leute gehen spazieren, Ich, in guter alter Tradition, die Darmstädter werden grinsen, mach meinen Mittagsschlaf. Und abends kommen dann die Leute, die Bock haben, wieder so ab 8 zusammen, um das Wochenende mit einem Filmabend ausklingen zu lassen. Oder auch aus gegebenem Anlass mal mit einem Wahlabend, der dann sehr lustig verläuft. Das ist so eine Woche, wie sie bei Kubik aussehen kann. Und ich genieße es super krass, da drin zu leben. Ich habe natürlich auch den extremen Vorteil, dass ich im gleichen Haus wohne, wo auch das Café ist. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Aber es ist richtig cool und es macht gerade voll Spaß, hier zu leben. Karlsruhe ist echt eine super schöne Stadt. Ich möchte natürlich jeden, der Bock hat, herzlich einladen, vorbeizukommen, sich's anzugucken. Ich habe ein extrem großes, für meine Verhältnisse großes Zimmer, wo man gut pennen kann. Also wenn ihr Bock habt, euch Karlsruhe anzugucken, kommt vorbei. Es lohnt sich echt. Ich sage mal, Karlsruhe ist insofern besonders, weil jede Straße ihren eigenen Platz mit einem eigenen Springbrunnen und einem eigenen Café hat. Das ist so die Atmosphäre, die Karlsruhe für mich ausstrahlt und die genieße ich echt. Ist auch sehr cool, weil ich hier alles per Fahrrad und sogar, wenn ich wollte, zu Fuß machen kann. Einfach, weil die Sachen gut zusammenliegen. Und trotzdem ist es eine große Stadt, ist kulturell super viel passiert. Ihr merkt, ich lebe gerne in Karlsruhe, zumindest im Moment noch. Ansonsten bin ich gerade dabei, für mein Diplom umzuziehen. Das heißt, der Marco von der Agentur von Kubik, Soon heißt die, hat mir einen Platz in dem Büro von Soon angeboten. Da haben wir heute die Möbel für gekauft und jetzt kann ich dann ab nächster Woche habe ich dort einen eigenen Arbeitsplatz. Was für mich eine super coole Sache ist, weil ich dadurch viel mehr trennen kann zwischen ich arbeite fürs Diplom und ich habe meine Freizeit. Das ist im Moment echt schwer, weil ich alles von zu Hause aus mache und so verschwimmt es immer. Ja, so man steht morgens auf und hockt sich erstmal an den Rechner und bevor man richtig gefrühstückt und geduscht hat, ist man schon halb wieder drin und macht noch 1000 Sachen nebenher. Dann irgendwie, wenn es mittags ein bisschen schläfriger wird, haut man sich halt nochmal hin. Und das ist für mich relativ schwierig, so da die Disziplin zu halten, jetzt zu sagen, okay, ich arbeite jetzt so und so lange an dem Diplom. Und da ist natürlich super cool, wenn ich einfach morgens aufstehen kann und dann zur, in Anführungszeichen, Arbeit gehen kann, dort mich um mein Diplom kümmern kann, abends nach Hause gehen kann und weiß, okay, ich habe jetzt auch Freizeit. Da bin ich echt dankbar für und da bin ich sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird. Genau, Karlsruhe, noch was zu Karlsruhe. Karlsruhe hat sich als eine sehr coole Stadt für mein Diplom herausgestellt, weil hier in den nächsten Wochen ein paar Tagungen stattfinden, die genau in mein Thema reinpassen. Morgen zum Beispiel bin ich den ganzen Tag im ZKM, das ist das Zentrum für Kunst und Medien. Wenn ihr zu Besuch kommt, ist das ein absolutes Pflichtding, richtig geiles Museum mit ganz viel moderner Medientechnik und moderner Kunst. Und da ist morgen eine Tagung zu Weblogs und Podcasting. Natürlich super interessant, es kommen ein paar Leute und machen Vorträge, von denen ich schon länger die Blogs lese. Und was noch richtig cool ist, ist, dass abends ein Treffen von Bloggern ist, wo Blogger aus Karlsruhe und Umgebung sich in einer Kneipe treffen und sich austauschen. Das ist sehr cool und inzwischen kommen dort doch einige Leute und auch Leute, von denen ich schon lange mal den Feed in meinem Feedreader drin habe. Und die kann ich jetzt mal in Real Life treffen, was ich richtig cool finde. Am 6. Oktober ist dann noch eine Tagung zum Thema Wissensmanagement. Und so habe ich echt beide Aspekte meiner Diplomarbeit als Tagung in den nächsten Wochen in Karlsruhe. Okay, soweit. Das ist das, was bei mir gerade alles läuft. Ich freue mich, von jedem von euch zu hören. Schickt mir ein Feedback, Kommentar, was auch immer. Und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn ich euch erzähle, was sonst noch so passiert ist. Zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Musik. Und zwar The Hunt. Wir hören uns voneinander. Bis dann und tschüss.